hallo, da bin ich schon wieder und immer noch krank und immer noch Schnupfen, alles scheiße. In jedem Fall, wir haben uns entschlossen, wie wir euch im letzten kleineren Podcast gesagt haben, wir machen Basketball 101 und das setzen wir auch gleich fort, weil uns sonst langweilig ist. Überhaupt gesehen damit, dass wir dann wieder vergessen, was wir machen wollten. Wir werden auch nicht jünger. Insofern heute, jetzt, gerade, momentan Position. Das heißt, wir gucken uns mal die Positionen an, gucken uns auch mal an, wer so die Repräsentanten der entsprechenden Positionen sind. Und ja, Ralf wird sich jetzt gleich erstmal die kleineren Positionen vornehmen, dann mache ich die größeren, so wie das unsere Vorlieben fürs Spiel sind. Und wir gucken uns natürlich auch die Termini an, die da gerne in den Raum geworfen werden, aber das werdet ihr ja gleich selber sehen. Deswegen werde ich jetzt mal an Ralf übergeben und der erzählt euch jetzt mal was über kleine Spieler. Genau. Deswegen haben wir uns nämlich jetzt entschlossen, das einfach mal so zu machen, wie schon erklärt. Und ich fange am besten gleich mit der Position an, die mir persönlich auch im Herzen liegt. Einfach aufgrund der Spieler in der Vergangenheit, der Art und Weise, wie die Position gespielt wird. Und weil ich auch immer beim Sport oder später in Kursen einer der wenigen war, die es freiwillig spielen will. Nämlich mit der 1, dem Point Guard. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, das ist eine Synthese aus dem Quarterback im American Football und dem Zehner im Fußball. Sprich, er ist für den Spielaufbau zuständig, er leitet die Spielzüge ein, er sagt die Spielzüge auch an. Er macht in der Regel auch den Ballvortrag, also wie wir es im letzten Podcast schon mal kurz so angesprochen hatten, wenn der Gegner den Korb gemacht hat, geht es halt mit einem neuen Einwurf weiter und es ist eigentlich immer der Point Guard, der dann den Ball auch kriegt und den Vortrag dann macht. Und wie Ralf das schon angesprochen hat, ist er der Meinung, dass Kyrie Irving kein Point Guard ist, nur um das nochmal zu sagen. Richtig, aber darauf komme ich dann auch nochmal so zu sprechen, dann kurz, wie sich auch die Positionen gerade in den letzten 20 Jahren, wo ich das aktiv verfolge, sich stark geändert hat, was mir auch manchmal ein bisschen im Herzen wehtut, aber darauf komme ich dann zu sprechen. Ja, wie gesagt, so im Grundaufbau habe ich ja schon mal erklärt, was der Point Guard so zu machen hat. Gerne bei Übertragungen werden als Fachterminis für die Point Guards genannt die Assists. Das ist eigentlich nichts weiter als eine direkte Vorlage, die dann zum Korb führt. Inwiefern immer mal dann der Assist gezählt wird, also es gibt da keine richtige Regel. Manchmal wird der Pass gespielt, dann wartet der andere Spieler 3-4 Sekunden, wirft. Das kann manchmal ein Assist sein oder nicht. Das ist erstmal hier dahingestellt, wie diese Statistik aufgenommen wird. Jedenfalls hat ein Point Guard als Hauptaufgabe in meinen Augen die Assists. Ja, heutzutage gibt es aber halt, wie auch Christoph schon ihn genannt hat, Point Guards wie den Kyrie Irving, wo gerne mal der Begriff Drive fällt im Spiel. Das heißt, er zieht einfach von außen schnell nach innen. Sehr vorteilhaft für kleine Spieler wie ihn oder wer sich schon um die 2000er mit Basketball in den USA stark beschäftigt hat, wird da sofort der Name Allen Iverson einfallen, der so ein bisschen die Veränderung der Position in meinen Augen eingeleitet hat. Darauf komme ich dann aber zum Ende meiner Beschreibung der Position nochmal genauer zu sprechen. Da ich jetzt ja gerade über Assists gesprochen hatte und im letzten Podcast bei unserer Schule gab es ja mal den Begriff Turnover mit dem Ballverlust. Auch für den Point Guard eine essentielle Statistik, die gerne mal vernachlässigt wird, finde ich, ist die sogenannte Assist-to-Turnover-Ratio, wo es einfach darum geht, es ist ein Verhältnis zwischen direkten Vorlagen und Ballverlusten. Und umso besser die Differenz ist, also zum Beispiel 3-1 aufwärts, umso sicherer ist der Point Guard in seinen Entscheidungen, auch in seinem Ballhandling und ich sag's auch mal, bezogen auf Entscheidungen, einfach in seinem Basketball-IQ. Es gibt aber halt auch Spieler, gerade bei den Rookies, die starten in ihrer ersten Saison mit einer Assist-to-Turnover-Ratio von, ich sag's mal, 1-2, 2-3, 3-2, also wo das immer sehr knapp ist. Im Vergleich zum Fußball könnte man hier die Fehlpassquote nehmen, nur die wird halt in Prozent gerechnet. Aber so, um einfach so eine grobe Vorstellung zu haben, was dahinter zu verstehen ist. Um einfach auch mal so ein paar Namen in den Raum zu werfen, die man heutzutage als Legenden für die Position Point Guard bezeichnen kann. Wer weiß, manch einer hat die gehört. Andere können sich dann vielleicht auch mal bei YouTube ein paar Oldschool-Videos angucken, um mal zu wissen, wen wir da so meinen. werfe ich hier einfach mal so ein bisschen in einer Art chronologischen, zeitlichen Reihenfolge, ohne explizit die Jahre zu nennen, mal ein paar Namen in den Raum. Besonders die letzten 4, 5 sollten aber dann doch schon einigen, die sich mit Basketball in den letzten Jahren befasst haben, ein Name sein. Die ersten vielleicht weniger, aber wie gesagt, das Internet ist groß, das Internet weiß alles. Da nennen wir doch einfach mal einen Oscar Robinson, Walt Frazier mit so die ersten, Nate Archibald. Für viele natürlich ein ganz großer Begriff, Magic Johnson als ein ganz großer Point Guard. Zur gleichen Zeit gab es auch einen gewissen Isaiah Thomas bei Detroit, der eigentlich jedem ein Begriff sein sollte, der sich mit Basketball befasst. In den 90ern auch große Point Guards, in den John Stockton, Gary Payton, nennt Steve Nash, der bis vor kurzem aktiv war, den Jason Kidd, den wir auch ganz oft schon in der Trainerdiskussion genannt haben. Gerade Jason Kidd und Nash waren so noch ein bisschen sehr oldschool-mäßig, könnte man fast schon sagen, mit die letzten, wo es einfach, wie schon gesagt, darum ging, Angriffe einzuleiten, Vorlagen zu geben, weniger auf Scoring, wo es heutzutage in meinen Augen als letzten klassischer Point Guards noch einen Chris Paul gibt, einen Rajon Rondo, John Wall von Wizards. Heutzutage ist die Position aber mehr auf Scoring auch ausgelastet. Ich denke da an einen Russell Westbrook oder gerade einen Steph Curry, Kyrie Irving, wo es sich halt darüber diskutieren lässt, ob er überhaupt irgendwas mit Point Guard zu tun hat, weil wenigstens einen Curry und auch einen Westbrook manchmal zweistellige Assist-Raten auflegen. Ein relativer Oldschool-Point Guard meiner Ansicht nach, obwohl er oft übersehen wird, ist meiner Ansicht nach auch noch Mike Conley von Memphis Grizzlies, vor allen Dingen, wenn man Oldschool Point Guard mit Pick and Roll verbindet, was ja traditionell eigentlich der typische Stil der meisten NBA-Teams war. Genau, aber Pick and Roll, nicht wundern, erklären wir jetzt nicht, das machen wir dann mal in einer anderen Thematik. Ja, um vielleicht auch nochmal so eine Größenvorstellung zu kriegen, falls ihr mal Interesse habt, in den USA Basketball zu spielen. Heutzutage, früher waren natürlich die Menschen auch ein bisschen kleiner, heutzutage sagt man so, ein Point Guard ist so im Schnitt zwischen 1,85 Meter und 1,91 Meter. Um zu wissen, wie das in Zoll ist, 6,1 bis 6,3. Und damit haben wir eigentlich schon mal den Point Guard abgehandelt. Die nächste Position, die interessanterweise ein bisschen andere, genau andersrum sich gedreht hat, ist im Backcourt der Shooting Guard. Nummerntechnisch könnte man sagen, oder sagt man gerne, besonders im deutschsprachigen Bereich, die 2. Sein Hauptaugenmerk ist eigentlich, oder war, Scoring. Das heißt, der muss einen ordentlichen Wurf drauf haben, der muss einen ordentlichen Dreier drauf haben. Er sollte vielleicht auch den Ball fangen können, um die Vorlagen des Point Guards zu kriegen. Und in Bezug auf Defense sollte er ein sehr guter Außenverteidiger oder auch Perimeter Defender sein. Einfach aus der Logik, man verteidigt im Normalfall immer genau die gegenüberliegende Position. Also sprich, nicht gegenüberliegend, aber die genau gleiche Position vom Gegner. Einen Point Guard verteidigt einen Point Guard, Shooting Guard einen Shooting Guard und so weiter und so fort. Jedenfalls im Klassischen. Im Man-to-Man. Genau. Und von daher, wichtige Begriffe für einen Shooting Guard ist klar, Shooting, Scoring, Dreier, Spot-Up fällt auch gerne mal. Das heißt, man kriegt den Ball und wirft gefühlt eigentlich schon direkt drauf. So kann man sich ungefähr vorstellen, was wir in unserem allerersten Podcast als Spot-Up-Shooter bezeichnet haben. Die fangen den Ball, weil die sich meistens ordentlich freilaufen können durch Spielzüge und schießen dann einfach drauf. Da gerade mit dem Schießen heutzutage sehr bekannt Kobe Bryant, der gefühlt die Hälfte aller Würfe bei den Lakers nimmt und dann trotzdem nur 30-40% trifft, aber es ist eine andere Geschichte. Damit hätten wir auch zum Beispiel einen der letzten großen Shooting Guards genannt. Neben ein anderer ganz großer, auch bezüglich diesem Verhältnis, sage ich jetzt mal, starker Offense, mindestens genauso starke Defense, ist Michael Jordan. Der als Prototyp des modernen Shooting Guards gilt. Genau. Weil nicht nur Drive and Dish, sondern auch Wurf und eben die Defense und die Athletik und die Größe. Genau. Ebenfalls, gerade besonders bezüglich Show, Scoring, der sogar noch heute auch noch aktiv ist, ist ein Vince Carter, der einen, unter den Shooting Guard Legenden unserer Meinung nach für die Neuzeit mitzählt. Auch sehr gute Schützen, gerade wenn es um die Dreierlinie geht. waren Reggie Miller und Ray Allen Ende der 90er, Anfang der 1000er. Wollen wir in der Zeit ein bisschen zurückgehen, wäre es mal interessant, sich mit Spielern wie einem Pete Maravich, Monroe oder Chris Mullin zu befassen, beziehungsweise auch einen Jerry Dumas. Das waren jetzt eigentlich so in unseren Augen die Shooting Guard Legenden, beziehungsweise halt auch mit Kobe, einer der letzten großen Spieler. Heutzutage, Shooting Guard ist eigentlich eher unauffällig geworden. Gut, man hat einen Klay Thompson, man hat einen Bradley Beal, James Harden, das sind alles gute Shooting Guards, auch gegen bezüglich Scoring. Andere Sachen, gerade bei Harden, lassen wir jetzt einfach mal raus, besonders wenn man an gute Außenverteidiger denkt. Aber vergleicht man das so, jedenfalls auch in meiner Wahrnehmung zu der Zeit, wo ich mit Basketball angefangen habe, ist Shooting Guard in dem Sinne nicht mehr das, was er vor 17, 18 Jahren war, wo fast jede Mannschaft den Hauptscorer als Shooting Guard oder halt dann, wo Christo noch zu sprechen kommt, vielleicht Center hatte. Aber was auch irgendwo daran liegt, dass sich der Point Guard gewandelt hat. Ich denke, da muss ich recht geben, bevor ich jetzt auf meine Position zu sprechen komme, noch dazu eine Sache. Ich denke, beim Shooting Guard sieht man mehr als bei allen anderen Positionen, dass der sich pro Team extrem spezialisiert. Entweder habe ich Leute, die extrem gute Defender sind, die dir am Hintern kleben, bis es nicht mehr geht. Oder ich habe Leute, die sehr gute Spot-Up-Shooter, sehr gute Dreipunktschützen sind. Vielleicht auch noch Defense, gut wie Klay Thompson, Kyle Korver, solche Leute. Häufiger habe ich aber Leute, die defensiv nicht so stark sind, dafür aber ein hohes Volumen an Würfen nehmen. Da würde mir jetzt unter anderem Deion Waiters beispielsweise einfallen als Rookie, aber auch in Ben McLemore von Sacramento. Da gibt es einige Beispiele von Spielern, wo man sagt, die haben sich sehr spezialisiert. Das ist nicht mehr das, wie Reis schon sagt, das ist nicht mehr das Schweizer Offiziersmesser in der Mannschaft, der alles gut kann und in 90% der Fälle der Teamleader, zumindest was das Scoring angeht und die Defense ist. Heute sind meistens die Small Forwards die besseren Defender. Ich kümmere mich jetzt um die Big Man, weil wie Ralf ein Freund des Point Guards bin ich ein Freund der Big Man. Wir haben da zwei Positionen, die 4 und die 5. Die 5 ist traditionell der Center, der absolute Big Man. Galt eine Zeit lang in den USA als fast schon ausgestorben, als Modell der Vergangenheit, aus dem einfachen Grund, weil der traditionelle Center der größte und meistens auch der schwerste Spieler im Team war und die traditionelle Spielweise darauf abgezielt hat, dass ich meinen Big Man, meinen Center, unterm Korb geparkt habe und ihm den Ball gegeben habe und gesagt habe, mach mal, und er dann dort seine Punkte geholt hat. Das hat sich natürlich gewandelt mit Taktik, mit den europäischen Spielern, die in die Teams gekommen sind. Darauf werden wir aber im nächsten Tutorial, im Taktik-Tutorial nochmal eingehen. Ich will jetzt halt bloß mal einen groben Überblick geben. Center, die meisten von euch sicherlich kennen, vom Namen her sind Shaquille O'Neal und wahrscheinlich noch Moses Malone und von den Jüngeren natürlich Andre Drummond, DeMarcus Cousins, diese Saison auch Karl Anthony Towns und Jahlil Okafor, die alle vier Beispiele sind, dass der Big Man, dass der Center wieder da ist, auch als einer der zentralen Scoring-Stützen. Also einer, der die meisten Punkte im Team liefert. Eine ganze Zeit lang war es jetzt so, dass Center wie zum Beispiel DeAndre Jordan oder Tyson Chandler der Prototyp in der Liga waren. Das heißt, Leute, die defensiv gut waren, oder Joakim Noah, die aber offensiv so gut wie nichts gebracht haben. 10, 12 Punkte, also das, was ein guter Bankspieler dir eigentlich auch bringt. Die Klassiker, die Legenden der Center, da haben wir natürlich Namen, die jeden Basketballfan mit der Zunge schnalzen lassen sollten. Wilt Chamberlain, bekannt aus seiner Zeit vor allen Dingen bei den Los Angeles Lakers zusammen mit Jerry West. Bill Russell, der Mann, der als Spieler 11 Meistertitel mit den Celtics in den 60ern, in den 50ern und 60ern gewonnen hat und als das Blockmonster schlechthin galt. Moses Malone, der Chairman of the Board, einer, der mit neben Wilt Chamberlain dann in den 70ern und 80ern die höchsten Zahlen an Rebounds pro Spiel, aber auch über eine Karriere runtergepflückt hat. Genauso wie Lou Alcindor, später bekannt als Kareem Abdul-Jabbar, der Erfinder des Skyhooks. ein bekannter, vielleicht nicht ganz so von den eigenen Stats auffälliger Spieler, aber sehr erfolgreich war Bill Laimbeer von Detroit Pistons. Das ist eines der ersten Beispiele der sogenannten Pick-and-Pop-Center. Das heißt Center, die auch in der Lage sind, einen Wurf zu nehmen und nicht nur innerhalb des Paints bzw. des Postes zu agieren. Generell sagte man früher, ein Center sollte ein 7-Footer, also ein 7 Fuß großer Spieler sein, heißt also 2,13 Meter. Je größer, desto besser. Extreme Beispiele waren George Morrison und zum Beispiel auch Yao Ming und oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie der Angolaner heißt. Ich auch nicht. Gucke ich nachher nochmal nach, erzähle ich euch später. Habe ich gerade nicht im Kopf. Tut mir jetzt furchtbar leid, aber ich glaube, den kennen die meisten, die wissen, von dem ich spreche. Das waren Extrembeispiele, was aber häufig auch dazu geführt hat, dass die Spieler sehr unbeweglich waren. Heute bewegen sich die Center im Bereich von 6'10 bis etwa 7'1, 7'2. Größer als 7'2 ist sehr selten geworden. Dann haben wir die andere Position, die 4, die Power-Forward-Position, die traditionell effektiv dieselbe Aufgabe hatte wie der Center. Der Center hat meistens den Low Post gespielt, also näher am Korb. Der Power Forward häufiger den High Post, das heißt also im Prinzip kurz hinter der Freiwurflinie. Und man hat normalerweise beide im Paint geparkt. Im Prinzip der Power Forward war quasi eine kleine Ausgabe des Centers. Der durchschnittliche Power Forward war, sollte so um die 6'10 und größer sein, also 2,08 Meter. Es gab aber natürlich auch kleinere Versionen. Da Beispiele davon waren Charles Barkley und Dennis Rodman in der Vergangenheit, die man häufig als sogenannte undersized Power Forwards bezeichnet hat, also Power Forwards, die an sich zu klein für ihre Position waren, sie aber sehr erfolgreich gespielt haben, beide mehrfache Rebounding Champions, mehrfache All-Stars, Dennis Rodman gleichzeitig noch 5-mal die Meisterschaft gewonnen. Hall of Famer beide, insofern das sagt überhaupt nichts über die Qualität des Spielers aus. Ein heutiges Beispiel für den sogenannten Undersized Power Forward wäre zum Beispiel Draymond Green. Mit seinen 6'8 ist er eigentlich mehr Maß für einen Small Forward. Andere Beispiele, historisch Larry Bird und Kevin McHale, wobei Larry Bird auch häufiger Small Forward gespielt hat. Sean Kemp, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, natürlich der Dirkster. Der Prototyp des, und jetzt sind wir wieder bei einem Fachwort, des sogenannten, der sogenannten Stretch 4. Hier sind wir wieder bei der Positionsbenennung, der Nummerierung. 4 ist der Power Forward. Stretch bedeutet, dass ich was, wie man stretchen kann. Das in dem Fall ist die Idee, dass der Power Forward rausgeht vor den Kreis, also auch eine Gefahr von 3 ist oder zumindest lange 2 Punktwürfe nehmen kann, damit er seinen Gegenspieler aus dem Post zieht und damit dem Shooting Guard, dem Point Guard, aber vor allen Dingen auch dem Center und dem Small Forward mehr Platz gibt, im Post zu operieren oder nach innen zu ziehen. Deswegen Stretch 4. Es gibt auch den Begriff Shooting Big. Damit wird häufig ein Center bezeichnet, der auch in der Lage ist, einen Wurf zu nehmen. Beispiele dafür gerade in der heutigen Zeit sind zum Beispiel der Marcus Cousins und Karl Anthony Towns. Aber auch in Marc Gasol und in Al Horford sind in der Lage, lange 2-Punkt-Würfe zu verwandeln. Die typischen Stretch-4s heutzutage sind keine Stretch-4s in dem Sinne mehr, sondern das sind Power-Forwards, von denen dieses Skillset größtenteils schon vorausgesetzt wird. Da wird nicht gesagt, wir suchen einen Stretch 4. Es wird vorausgesetzt, dass ein Power Forward wie LaMarcus Aldridge, Chris Bosh, Anthony Davis und solche Spieler, Kristaps Porzingis als einer der Rookies, in der Lage sind, lange Zweier und Dreier zu machen, weil das eigentlich heutzutage als essentieller Bestandteil eines jeden Teamspiels erwartet oder angesehen wird. Ein anderer Begriff, der gerne mal rumgeschmissen wird, den wir noch nicht ganz erklärt haben, ist Rebounding. Rebounding ist im Prinzip eigentlich, wenn ich einen misslungenen Wurf versuche, der aber, und jetzt kommt's, entweder geblockt werden musste oder zumindest den Ring berührt hat, hole. Ein Airball ist kein Rebound als solches. Insofern, wie gesagt, das wäre ein Rebound, den gibt es in der Defensivvariante. Das bedeutet, ich hole also den misslungenen Wurfversuch oder Layup-Versuch oder Dankversuch oder wie auch immer des Gegners, beziehungsweise hole den Rebound, nachdem mein Mitspieler geblockt hat oder ich sogar selber. Es gibt auch Center und Power Forwards, die das können. Oder ich hole offensiv, das heißt, ich hole den misslungenen Wurfversuch meines eigenen Mitspielers, meinen eigenen Missversuch oder zum Beispiel den von meinen verpassten Freiwurf oder den verpassten Freiwurf meines Mitspielers. Das machen natürlich auch gerne mal Point Guards oder Shooting Guards. Michael Jordan, Allen Iverson, Russell Westbrook sind bekannte Beispiele für sogenannte Putback-Dunker von der Freiwurflinie aus. Putback heißt einfach zurückstecken. In dem Fall, Ball kommt kurz raus und du steckst ihn wieder rein. Das ist ein Putback. Tip-in, was auch so eine bekannte Variante des Offensiv-Rebounds ist, da stopfe ich ihn also nicht rein, also ich mache keinen Putback, sondern in 90% der Fälle ist es eine Art leichter Layup oder ich tippe einfach nur den Ball an. Das ist ein sogenannter Tip-in. Dann haben wir den Block, den ich auch gerade schon angesprochen habe. Ralf hat den ja schon versucht, im letzten Tutorial zu erklären. Ein Block ist einfach, wenn ich, ähnlich wie beim Volleyball und anderen Sportarten, mit einer Hand oder mit beiden Händen zum Ball bzw. zum gegnerischen Wurf gehe und in der Lage bin, den Wurf quasi an seiner Laufbahn zu behindern. Das ist noch ein bisschen schwieriger meistens zu bewerten als Assists, aus dem einfachen Grund, weil es gibt sehr viele Blocker oder gute Center und Power Forwards, die in der Lage sind, Würfe abzufälschen oder leicht zu verändern in ihrer Flugbahn. Das, was aber mit dem puren Auge nicht unbedingt wahrnehmbar ist, weswegen es häufig schwierig ist, für Offizielle einzuschätzen, war das jetzt ein Block oder war das nur eine Deflection, also quasi Deflection. Abgefälscht. Quasi abgefälscht. Das ist häufiger schwierig. Ich meine, der traditionelle Block, den man so kennt, ist am besten DeAndre Jordan, das beste Beispiel. Ich gehe hoch und schmetter das Ding wie einen Volleyballschlag durch die halbe Halle. Das wäre in dem Fall ein Block. Wir haben häufiger über das Post geredet und dass Center und Power Forwards häufiger im Post operieren bzw. sich dort bewegen. Dazu gibt es dann entsprechend auch das Offensivarsenal, was man gerne als sogenannte Post-Moves bezeichnet. Der Akt erstmal, sich in den Post zu stellen mit dem Rücken, back to the basket, also Rücken zum Korb, aber dementsprechend auch zum Gegner, sieht man heute nicht mehr ganz so oft. Heute sind Spieler häufiger Face-Up-Spieler, das heißt Spieler, die den Korb anschauen oder die Richtung des Korbs schauen. Früher war das häufiger back to the basket und dementsprechend Back-Up. Nennt man das Ganze Post-Up. Ich mache einen Post-Up und die Moves, die ich dort habe, sind entweder Post-Moves oder Post-Up-Moves. Einer der bekanntesten ist der Hookshot. Das ist im Prinzip, ich springe hoch und werfe über meinen eigenen Kopf und bewege dabei eher nicht meinen ganzen Arm, sondern eher meinen ganzen Oberkörper plus das Handgelenk, was den Wurf in 90% der Fälle unblockbar macht, weil kein Mensch so hochkommt, vor allem wenn es ein großer Spieler ist. Kareem Abdul-Jabbar ist sehr bekannt dafür, aber auch Shaquille O'Neal hatte einen Hookshot. Andre Drummond entwickelt gerade einen, Anthony Davis hat einen. Das kann man sich auch schön bei YouTube angucken. Eine andere Möglichkeit ist das sogenannte Up and Under, was schwierig jetzt zu erklären ist ohne Bildmaterial. Das heißt, da würde ich euch einfach empfehlen, geht zu YouTube, gebt mal ein Up and Under Moves. Es ist im Prinzip auch eine Art des Post Moves, dass ich im Prinzip in meinem Sternschritt, beziehungsweise wenn ich einmal gedribbelt habe, in der Lage bin, quasi meinen Gegner rein mit der Bewegung meines Oberkörpers aussteigen zu lassen, soll heißen, er geht auf eine Bewegung ein, die eine Finte ist und ich bin in der Lage, durch quasi das Abtauchen meines Unterkörpers durch seinen Oberkörper an ihm vorbeizukommen und eine bessere Wurfposition zu kriegen. Ein ähnlicher Move ist der sogenannte Dream Shake, für den Hakeem Olajuwon ganz bekannt war. Das ist, der wird auch gerne mit Sternschritt gemacht, indem man also quasi den Sternschritt nutzt, um mehrere Finten-Schritte zu setzen, damit den Gegner in gewisser Hinsicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, weil man ihn quasi anfüttert und sagt, komm, ich mache jetzt, wenn du jetzt nicht kommst, dann mache ich meine Bewegung zum Korb. Sobald er sich bewegt, drehe ich mich, deswegen Shake, an ihm vorbei, mit dem gesamten Körper über den Sternschritt und mache einen Layup oder einen Dunk. Wir haben dann auch den Kick-Out-Pass, was man häufiger heutzutage sieht, zumindest von Centern und Power Forwards, die gute Hände haben, wie man sagt, weiche Hände, das heißt, die den Ball sauber fangen können und auch verarbeiten können. Ein gutes Beispiel ist Joakim Noah, was beeindruckend ist, weil er nicht werfen kann, aber die Hände sind weich genug, um guter Passspieler zu sein. Ein anderes Beispiel ist der Marcus Cousins, der auch im Schnitt 4-5 Assists pro Spiel liefert. Anthony Davis dasselbe, aber auch frühere Center wie Will Chamberlain waren gute Passspieler und das sieht man auch in seinen Quoten. Will Chamberlain hat immerhin mal 2 Jahre in Folge die Liga in Assists angeführt als Center. Die Idee ist, ich binde einen oder wenn ich ein besonders imposanter Spieler bin, wie Shaquille O'Neal, 2 Spieler, das ist das sogenannte Double Team, im Post. Damit ergibt sich automatisch ein freier Spieler außerhalb und ich werfe den Ball raus und dementsprechend ergibt sich dann eine Chance auf einen 3-Punkt-Wurf beziehungsweise einen langen 2 oder einen kurzen 2 oder einen Drive. Auch ein gutes Beispiel für einen Kick-Out-Pass, was man gerne bei den Cavs sieht, ist die Kombination Kevin Love und LeBron James im sogenannten Fast-Break, also in einem kurzen Gegenangriff. Oftmals sieht man das so, dass Kevin Love den Defensive-Rebound holt, im selben Atemzug sprintet LeBron James schon los und Love spielt dann den sogenannten Kick-Out-Pass, gefühlt wie ein Quarterback, könnte man fast sagen, ja, über mehrere Meter, bis kurz vor den gegnerische Zone, also sprich dem Bereich, wo die Dreierlinie den Raum eingrenzt, sage ich jetzt mal, und LeBron fängt ihn dann und verendet mit einem Slam Dunk. Ja, definitiv. Nur nochmal, um euch mal in etwa, bevor wir dann im nächsten Tutorial auf Zone Defense und dergleichen eingehen, traditionell sagt man, ein Center verteidigt direkt unterm Korb. Hat seine Offensive direkt unter dem Korb. Power Forward steht in der Verteidigung generell eigentlich auch im Post, aber wieder, wie auch in der Offense, traditionell im High Post. Und das beste Beispiel, wie das als Tandem funktionieren kann, um quasi die Defense komplett dicht zu machen, sind Tim Duncan und David Robinson in bei ihrer 98er Meisterschaft, in dem quasi Popovic die Taktik so ausgerichtet hat, dass alle Angriffe des Gegners so abgewehrt wurden von den Perimeter-Spielern, also den Spielern, die vorm Kreis waren, dass es sich wie eine wie ein Sog entwickelt hat in gewisser Hinsicht, indem man wie ein Trichter, jetzt habe ich es, ein Trichter, oh Gott, das will, wie ein Trichter und quasi alle Angriffe genau in den Post gegangen sind, wo David Robinson und Tim Duncan schon nur darauf gewartet haben, die Bälle nur durch die Gegend zu hämmern. Was extrem erfolgreich für die damalige Zeit war. Wenn ihr euch einfach mal typische Beispiele anschauen wollt für bestimmte Arten von Centern und Power Forwards, wenn ihr eine typische Stretch vorsehen wollt, Dirk Nowitzki ist das beste, absolut beste Beispiel und sicherlich auch neben vielleicht Kristaps Porzingis der große Spieler, der Big Center Power Forward mit der absolut saubersten Wurftechnik. Dream Shake, Hakeem Olajuwon, was soll man anders sagen? Guckt euch an, wie ein Center mobil sein kann, was der für eine Fußarbeit haben kann. Da kommen die Point Guards bei Hakeem Olajuwon nicht mit. Ein anderes Beispiel für beispielsweise Powerplayer, aber auch schnelle Player, Power Forwards, die also auch in der Lage sind, schnell zu rennen, waren Sean Kemp und Karl Malone. Heutzutage hat man davon natürlich auch einige, die sind aber meistens ein Stück kleiner, wie zum Beispiel Draymond Green. Ein Beispiel für jemanden, der unheimlich gute Post-Moves generell hat, nicht nur Beinarbeit wie Hakeem Olajuwon, sondern wirklich alles. Traditionell ist Kevin McHale, wenn ihr euch den mal bei YouTube angucken wollt. Hookshot, natürlich Kareem Abdul-Jabbar. Jetzt haben wir die Big Men fertig. Jetzt fehlt natürlich noch eine Position, wenn ihr gut aufgepasst habt. Das ist der Small Forward. Den müssen wir gar nicht so wahnsinnig lang machen. Ich werde jetzt generell einfach was erzählen. Ralf guckt sich dann mal an, wie es heute aussieht. Small Forward ist die 3. Traditionell war der Small Forward im Prinzip eine Mischung aus Power Forward und Shooting Guard. Das heißt, er sollte quasi ein Scorer sein, aber zumindest bis, sagen wir mal, Anfang, Mitte der 90er war der Small Forward generell eigentlich kein Spieler, der viele Würfe genommen hat als solches. Zumindest keine Dreier und auch selten lange Zweier. Wenn, dann waren es meistens Fadeaways oder Post-Up-Jump-Shots. Aber vor allen Dingen war der Small Forward im Prinzip der vor allen Dingen der Driver und Cutter im Team war. Das heißt, der dann den Ball gekriegt hat und mit einem Run, also beziehungsweise mit einer Bewegung zum Korb, einem schnellen Anlauf, versucht hat, die Verteidigung auseinanderzureißen und dann entweder selber zu scoren oder den Pass zu geben. Gleichzeitig, deswegen sage ich, die Mischung zum Power Forward, sollte er auch in der Lage sein, Post-Up-Moves zu haben und gegen größere Spieler bestehen zu können. Entsprechend, und er musste in der Lage sein, sowohl den Perimeter als auch den Post zu verteidigen. Deswegen war das eine Mischung aus Shooting Guard und Power Forward im Prinzip. Traditionelle Beispiele wären zum Beispiel Elgin Baylor von Los Angeles Lakers, der noch ähnlich gespielt hat, Ende der 60er, Anfang der 70er. Aber der bekannteste Name 80er und 90er ist wahrscheinlich Dominic Wilkins, der eigentlich der absolute Prototyp des Small Forwards war. Man sagt zwar Larry Bird auch, aber Larry Bird hat mindestens genauso lange Power Forward wie Small Forward gespielt und war generell ein relativ ungewöhnlicher Spieler für seine Position und seine Ära. Insofern muss man da einfach sagen, ist das nicht ganz wirklich, haut das nicht historisch nicht hin, Larry Bird als das Beispiel zu nehmen, weil der durchschnittliche Small Forward in der Zeit eben einfach nicht so war. Insofern würde ich jetzt an Ralf übergeben, der euch noch ein bisschen was über die Moderne erzählt. Genau, also der Small Forward ist sowieso so eine Position, so in meinen Augen, in meinen Anfangszeiten als NBA-Fan war die noch eher dünn gesät. Also mir würden da jetzt auf Anhieb Spieler wie einen Grant Hill in den 90ern einfallen und natürlich nicht zu vergessen auch einen Scottie Pippen, der auf der Position große Erfolge hatte. Aber ansonsten, ja gut, Ende der 90er, vielleicht kam dann noch zu den Portland-Zeiten den Rasheed Wallace, der dann aber erst bei Detroit Anfang der 1000er seinen Ring holen konnte. Heutzutage sieht es deutlich anders aus. Also heutzutage, gerade zu dem Draft, ich glaube 2006 oder 2007, als ein gewisser LeBron James und ein gewisser Carmelo Anthony gedraftet wurden, hat sich die Position stark verändert. Sie ist viel mehr in den Mittelpunkt gerückt und fast jedes Team hat jetzt auf dieser Position jemanden, den man im Normalfall auch als Go-To-Guy, als Scoring-Option Nummer 1 gerne sieht. Neben den zwei genannten kann man auch noch einen Paul George nennen, Kevin Durant. Auch einfallen würde mir dann ein Rudy Gay, der zwar vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist wie die anderen, aber doch auf der Position gutes Standing hat. Aber was halt auch schon Christoph richtig angesprochen hat, so diese Mischung merkt man auch heutzutage noch ganz stark. Man hat Spieler wie einen DeMar DeRozan bei den Toronto Raptors, der eigentlich Shooting Guard ist, aber auch ohne Probleme einen Small Forward spielen kann. Man hat Spieler wie einen Durant oder LeBron James, die auch ohne Probleme, besonders in dem, was wir schon mal genannt hatten, Small Ball, dann auf Power Forward spielen können. Also er ist ja ambivalent, sehr sehr reaktionsfreudig, sage ich jetzt einfach mal, auch in Bezug auf die Verteidigung. Du hast besonders mit einem LeBron James einen, der kann in Sachen Verteidigung jedem auf den Sack gehen. Der kann einen Point Guard verteidigen, egal ob der nun klein ist oder ob der groß ist. Der kann einen Center verteidigen, auch wieder egal, also nicht ganz egal, ich glaube, eine doppelte Kurve. Ja, doch schon. Wenn man die Athletik von LeBron James sieht, ja. Und gleichzeitig muss man ja dann wieder drauf eingehen, bei LeBron ist es die Athletik, bei Kevin Durant beispielsweise als Beispiel ist es die Größe, ja, mit fast 7 Fuß. Untypisch für die Position. Das sind, da gebe ich Ralf auf jeden Fall recht, das sind Spieler, die jeden verteidigen können. Und was aber auch von denen erwartet wird, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Das ist vollkommen richtig. Also Mal so als Vergleich, man könnte heutzutage fast sagen, das, was noch in den 90ern der Shooting Guard ist, ist jetzt eigentlich in der Neuzeit der Small Forward. Wie schon gesagt, Scoring-Option Nummer 1, starker Außenverteidiger. Ich denke da besonders an den Finals-MVP vom letzten Spurs-Titel. Andre Iguodala. Ah ne, vom Spurs-Titel. Ja, aber Iguodala ist auch Small Forward. Das stimmt. Und ist auch Finals-MVP geworden. Das stimmt auch. Zufall oder nicht, ihr entscheidet. Mir ging es aber einfach darum, dass einfach gerade Leonard in Bezug auf Verteidigung als Small Forward der Wahnsinn ist mit seinen Patschefüllchen, die gefühlt meinen Kopf einnehmen könnten, wie so ein kleines Alien-Vieh aus den Alien-Filmen. Aber trotzdem, gerade er so seit diesem Titel mit den Spurs, aber auch in Sachen Offense nochmal einen Zacken zugelegt hat. Aber wie ihr schon merkt, das Small Forward hat an Bedeutung gewonnen, der Shooting Guard hat an Bedeutung irgendwo verloren, die Big Men sind deutlich variabler geworden, der Point Guard... Aber die Big Men kommen zurück. Richtig. Das will ich jetzt mal ganz klar sagen. Guckt euch das All-Star-Game an, auch wenn sie nicht nominiert wurden, aber guckt euch an, wenn die Coaches geholt haben, guckt euch die großen Jungs im Skills-Challenge an, guckt euch Drummond und früher auch noch Howard, aber auch Aaron Gordon, der auch 6'11 ist, guckt die Jungs euch im Slam-Dunk-Contest an, da ist Ralf heute frühes Essen aus dem Gesicht gefallen, als der Aaron Gordon über das Vieh auf dem Segway springen sehen hat. Also guckt, die Big Men kommen, das wird wieder, sage ich euch so, wie es ist. Und auch bei den Point Guards muss man sehen, ob das jetzt so bleibt, wie es ist. Ich meine, wir haben immer noch die genannten, die noch ein bisschen oldschool sind. Bei einem Isaiah Thomas ist es irgendwie schwierig einzuschätzen. Der kann einen Double-Double mit Points auflegen, aber da kann der auch, wenn er wahrscheinlich will, 40 Punkte um die Ohren hauen. Der macht ist aber bloß 2 Assists. Der wäre zum Beispiel noch von der Größe her vielleicht noch ein klassischer Point Guard. Und man hat natürlich auch einen meiner Geheimtipps vom Draft. Man muss natürlich sehen, was der Coach macht, nennt die Angelo Russell. Apropos Geheimtipp Draft, mir fällt mein Freund Justice Winslow ein, für ja, Small Forward nochmal. Stimmt, der ist auch so ein typisches Beispiel, vor allen Dingen, wenn es um die Defense geht. Richtig, der dann aber auch offensiv nochmal was lernen muss. Aber vielleicht gucken wir uns die Draft-Picks nochmal ein andermal an, ja, bevor wir jetzt hier groß noch vom Thema abschweifen. Ihr seht, was ich eigentlich hinaus wollte, die Positionen haben sich alleine in den 17, 18 Jahren, wo wir aktiv dabei sind und die Gegenwart beobachtet haben, sehr, sehr stark verändert. Jo, definitiv. Das war also unsere zweite Episode Basketball 101 und hört euch auch die nächste an, denn die nächste wird sich vor allen Dingen erstmal mit Taktik etwas beschäftigen. Da werdet ihr mal erfahren, was Pick and Pop, Pick and Roll ist. Zumindest so, wie wir uns das vorstellen. Kann natürlich Greg Popovich wird es vielleicht anders erklären. Aber wie gesagt, und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Kommentiert fleißig. Lasst uns hören, was ihr wissen wollt, worüber wir reden sollen. Vielleicht, was wir euch auch erklären sollen. Alles kein Thema. Dafür machen wir das, weil wir Spaß wollen und weil wir natürlich auch wollen, dass es für euch interessant ist. Und mehr Basketballfans als Fußballfans in Deutschland. Yeah! I don't know what this is, D. No. Barbecue Chicken Alert! Oh, Barbecue Chicken Alert! You can't guard this man. You marinate him, you season him, huh? And then you cook him. Barbecue Chicken Alert, he's going on a trip on a little rocket ship. The little lifestyle.